herzlich willkommen zu unserem Podcast Alice im Wunderland. Die heutige Folge ist Google, ein guter Nachbar? Berlin als globale Stadt zwischen modernem und traditionellem Stadtbild. Mein Name ist Henrik und ich stehe hier mit Katharina vor dem Umspannwerk an der Olauer Straße, wo im Herbst 2018 der neue Google Campus entstehen soll. Hi Katharina, beschreib doch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal die Atmosphäre. Hallo, ja, es ist ein lauer Sommerabend, die Vögel zwitschern, Menschen joggen an uns vorbei. Und das Umspannwerk ist ein relativ großes Gebäude. Noch kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, wie es hier ab Herbst mal aussehen soll. Um euch mal einen ersten Eindruck zu verschaffen, machen wir jetzt mal eine Straßenumfrage mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Hallo, hier soll ja im Herbst 2018 der Google Campus entstehen. Ja. Wie ist denn da Ihre Meinung zu? Na, die sollen mal schön bleiben, wo sie sind. Am besten irgendwo ganz weit weg, in so einer Salzwüste. Und warum? Naja, was jetzt in aller Munde ist, natürlich Datenschutz. Mhm. Und ich wohne hier seit ganz, ganz langer Zeit. Ich bin auch Berlinerin und wohne seit den 80ern in Kreuzberg, vorher Schöneberg. Und ich merke das einfach, das war hier eine tote Gegend. Das war preiswert zu wohnen, das war ruhig. Und jetzt ist die Hölle los und es ziehen immer mehr Menschen aus 1000 Ländern mit viel Geld in den Taschen hierher. Mhm. Und ganz viele Leute, die hier einfach aufgewachsen sind, also gerade in Kreuzberg wohnen mussten, weil sie sich nichts Besonderes leisten konnten, können sich jetzt einfach nichts mehr leisten. Mhm. Und wir kennen das von rund um die Welt, dass in manchen Fällen ist es dann ein Hollywood-Film, ne? Ja. Wie heißt er da aus England mit Julia Roberts? Dieses tolle Viertel in London, was so ein runtergekommen. Ja, ne? Er ist so richtig schön, konnte sich halt so einen Schlag Mensch leisten und jetzt auf einmal. Und es wird hier genau das Gleiche passieren. Und nicht nur, dass die unsere Daten, weiß ich nicht, nutzen und uns auf Schritt und Tritt überwachen können. Auch das wird so alles hier so ein Supermarkt werden von euch, nehmt mir mit, was ich haben kann und alles andere ist mir scheißegal. Ja. Und es wird verdrecken, schlimmer als es jetzt ist, weil es so eine Take-away-Mentalität hat. Mhm. Es hat nicht wirklich was, mir liegt an dem Kiez was, ich möchte den Kiez unterstützen, sondern es sieht cool, das ist Hype, ist ein Hype, das ist so wow, fancy und wir wollen hier mal mitnehmen, was wir kriegen und gefällt mir nicht. Das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden, dass hier Gentrifikation passiert. Also ich wohne schon 3, vielleicht 4 Jahre hier in der Gegend und es ist klar, dass es sich hier ändert und irgendwann kommen die großen Firmen auch und klar, die müssen Respekt für den Einwohnern haben, aber ich weiß es nicht, was können wir dagegen machen, glaube ich, ich weiß es nicht. Also Sie sagen jetzt nicht, es wäre besser, wenn die zum Beispiel in Ahrensfelde ihren Google Campus eröffnen. Also was bedeutet Campus? Hier ist ein großes Haus. Mhm. So groß ist es aber auch nicht. Das sind dann im Endeffekt vielleicht 150 Leute von Google. Und wenn Google nicht hierher kommt, dann ist es eine andere Firma. Mhm. Und ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Also die bauen hier kein großes Haus für 2000 Leute. Mhm. Das wäre auf jeden Fall schlimm und nicht gut für die Nachbarschaft. Aber ich arbeite auch im Tech-Bereich. Also das beeinflusst wahrscheinlich meine Meinung. Okay. Also ich bin auch irgendwie für Gentrifizierung zuständig. Also ich bin auch kein Deutscher. Ich komme aus Kanada. Ja. Ich habe hier auch eine Wohnung. Meine Wohnung ist wahrscheinlich auch teurer geworden, weil ich auch hier bin. Ja. Okay. Ist schwer. Es ist voll schwer. Also ja, klar, ich bin kein. Es ist nicht, als ob ich hier in Kreuzberg seit 1990 wohne oder so. Okay. Es entwickelt sich hier und die Gegend ändert sich und schwer. Also schwer, ich kann nicht komplett dagegen sein, weil ich irgendwie ein Teil davon bin. Aber wie gesagt, wenn es das Haus schon gibt und sie ziehen einfach hier ein und sie machen irgendwas, sie arbeiten hier, ist das für mich persönlich keine große Änderung. Erstmal. Ja, erstmal. Ja. Aber wenn sie sagen, wir bauen hier irgendwo ein super großes Haus und wenn wir ändern den Kiez wirklich, dann wäre das natürlich was anderes. Okay. Für mich persönlich. Vielen Dank. Gerne. Super. Danke. Im Herbst 2018 entsteht hier der Google Campus. Was halten Sie davon? Überhaupt nichts. Ich bin dagegen. Warum? Weil es bedeuten könnte, dass wir mit den Wohnungen noch enger werden, noch schwieriger werden, dass hier Leute reinkommen, die nicht zum Kiez gehören und wir, die wir hier wohnen, eigentlich den Wunsch haben, dass ein bisschen was von dem noch bleibt, was mal war. Alles klar, vielen Dank. Bitte. Ja, die Meinungen gehen ja sehr auseinander, aber was sagt denn eigentlich Google dazu? Das erste Interview haben wir mit Ralf Bremer geführt. Ralf Bremer ist der Pressesprecher von Google. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Herr Bremer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast. Und ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Okay. Unser Podcast heißt ja Google, ein guter Nachbar, Fragezeichen. Mhm. Und ich möchte Sie einfach mal fragen, warum ist Google denn ein guter Nachbar? Google kommt ja mit seinem Projekt Campus nach Berlin, nach Kreuzberg. Campus ist eine Initiative, die wir weltweit schon an 6 anderen Standorten sozusagen in Betrieb haben. Das sind Orte, an denen sich Gründerinnen und Gründer treffen können, dort Events organisieren können, Weiterbildungsprogramme organisieren, teilweise von uns mit unterstützt. Die meisten werden aber von der Gruppe der Gründerinnen und Gründer selbst organisiert. Die Idee ist, Gründertum im weitesten Sinne zu fördern. Es können sehr einfache, kleine Ideen sein, die erstmal weiterentwickelt werden oder auch Unternehmen, insbesondere natürlich aus der digitalen Wirtschaft, die schon ein bisschen weiter sind. Und je nach Standort machen wir natürlich auch verschiedene Angebote unmittelbar für die Nachbarschaft. Insbesondere natürlich hier auch in Berlin, in Kreuzberg. Da sind wir auch schon mit vielen Initiativen im Gespräch, was wir dort im Campus sozusagen als Mehrwert für die Nachbarschaft anbieten können. Insofern glaube ich durchaus, dass wir an allen Standorten jetzt mit dem Campus ein guter Nachbar bereits sind. Und unser festes Ziel ist es natürlich, das auch in Berlin, in Kreuzberg zu werden. Könnten Sie uns nochmal den Google Campus am Umspannwerk, könnten Sie uns nochmal erklären, was genau der Google Campus ist und was die Ziele und Visionen des Google Campus sein sollen? Also das Projekt Campus kommt aus unserer Sparte Google for Entrepreneurs, also Google für Gründer. Die Sparte wurde relativ kurz nach der Google-Gründung von unseren Gründern auch ins Leben gerufen, um einfach andere junge und ältere Menschen, die sich fürs Thema Gründertum interessieren, sozusagen da zu begleiten, zu unterstützen, daran heranzuführen. Campus ist ein Konzept, das wir bereits an 6 Standorten überall auf der Welt eingerichtet haben, unter anderem in Tel Aviv und in Seoul, in Sao Paulo, Madrid, Warschau und London, damit habe ich auch schon alle 6 genannt. Die Idee ist überall die gleiche, beziehungsweise sehr ähnlich. Wir möchten dort einen Ort bieten für Gründerinnen und Gründer, um dort Weiterbildungsangebote zum Thema Gründertum anzubieten, um auch Menschen zusammenzubringen, die sozusagen sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Ein Großteil der Veranstaltungen im Campus wird von den Menschen vor Ort selbst organisiert, das heißt von Gründerinnen und Gründern aus der Nachbarschaft. Ähnlich wollen wir es auch hier in Berlin halten, zusätzlich zu dem Angebot eben wirklich für Gründerinnen und Gründer im engeren Sinne machen wir auch je nach Standort noch zusätzliche Angebote, die sich insbesondere an die Nachbarschaft richten. Wir haben hier in Berlin schon einige sehr interessante Partnerschaften sozusagen jetzt schon bestätigt für den neuen Campus, zum Beispiel mit Singa. Das ist eine Organisation, die insbesondere eben Menschen mit Migrationshintergrund, sprich Flüchtlinge, auch dabei anleitet, die vielleicht in ihrem Heimatland auch selber unternehmerisch tätig waren, dort wieder heranzuführen ans Thema Gründen, jetzt eben hier in Deutschland und in Berlin. Da ist vieles in Vorbereitung. Nochmal zusammengefasst, also zum einen das Angebot an Gründer im engeren Sinne, aber zum anderen auch sozusagen eine Offenheit für die Nachbarschaft und für zusätzliche Angebote, die wir dort machen können, um zum Beispiel auch unsere Räume zu nutzen für Kunst- oder Kulturveranstaltungen. Also da sind wir für alles Mögliche offen und wer da eine Idee hat, kann sich gerne an uns wenden. Ja, Sie haben ja schon wahrscheinlich auch von den Gegenprotesten gehört und den Befürchtungen und den Sorgen der Anwohnerinnen. Gibt es denn eine Bereitschaft oder gab es überhaupt schon mal einen Austausch mit den Gegeninitiativen, mit den Anwohnern direkt? Und ja, gab es da schon einen Austausch? Also wir haben im November 2016 ja das Projekt angekündigt. Seitdem sind wir eigentlich in Kreuzberg und auch in ganz Berlin eigentlich unterwegs. Also das Team vom Campus ist ja relativ klein, zurzeit 3 bis 4 Leute, die dann an dem Projekt arbeiten. Aber ich bin jetzt als Sprecher da teilweise auch eingebunden. Wir haben eine Vielzahl von Treffen durchgeführt mit Initiativen, mit Geschäftsinhabern vor Ort, mit Künstlern, mit Clubbesitzern, mit Bibliotheken und so weiter. Natürlich auch mit Vertretern aus der digitalen Wirtschaft, mit Gründerprogrammen, mit auch übrigens mit anderen Häusern, die ähnliche Angebote machen wie wir. Also wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die in Kreuzberg jetzt ein Projekt anbieten für Gründerinnen und Gründer. Und natürlich haben wir auch gesehen, dass es dort Befürchtungen gibt und Sorgen, die dort verschiedene Leute geäußert haben. Stichwort Gentrifizierung. Wir kennen das Thema natürlich sehr gut, weil wir alle schon viele Jahre in Berlin leben, auch als Google-Mitarbeiter jetzt. Ich bin fast 25 Jahre in Berlin und habe das in vielen Berliner Stadtteilen ja selbst miterlebt. Und wir haben allen, die mit uns darüber sprechen wollen, das Angebot gilt natürlich weiterhin, das Angebot gemacht, sich mit uns zu unterhalten. Die allermeisten sind auf das Angebot gerne eingegangen und da sind wir auch im Gespräch und es sind auch viele gute gemeinsame Ideen daraus entstanden. Manche wollten eben jetzt, aus welchen Gründen auch immer, eben lieber nicht mit uns direkt sprechen. Ich kann nur sagen, es ist schade, weil natürlich hilft es immer, wenn man miteinander spricht und sich einfach ein bisschen besser versteht. Also wir interessieren uns sehr für die Sorgen, die da geäußert werden. Wir sind auch auf Podiumsdiskussionen ja dort auch unterwegs und nehmen das alles auch auf. Insofern, das Angebot gilt aber weiter. Also wer mit uns über Campus sprechen will und noch besser verstehen will, was wird dort eigentlich gemacht, ist herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden. Okay, ich möchte kurz über den Standort reden, Kreuzberg, Ulauer Straße. Warum gerade diesen Standort und was macht Kreuzberg dann quasi so besonders? Oder warum passt der Google Campus nach Kreuzberg am besten? Also da muss man, glaube ich, jetzt ein bisschen weiter ausholen. Die Berliner digitale Wirtschaft hat sich ja seit ungefähr 15 Jahren, würde ich mal sagen, sehr stark entwickelt. Um die Jahrtausendwende hat es angefangen. Es gab zwar früher schon ein paar Unternehmen, die jetzt eher aus dem Bereich digitale Musik insbesondere kommen, die hier schon sehr stark waren, die schon Ende der 90er Jahre angefangen haben. Aber insbesondere nach der Jahrtausendwende ging es in Berlin so richtig los. Und der erste Bezirk, in dem die digitale Wirtschaft besonders stark sich etabliert hat, war eben Mitte. Ich glaube, Mitte kann man sagen, ist nach wie vor sozusagen der wichtigste Standort für viele Startups, Gründerinnen und Gründer, alle möglichen, auch für Investoren natürlich, für Bildungsträger, die sich rund um das Thema Gründertum sozusagen organisieren. Aber natürlich ist auch Mitte begrenzt. In Mitte sind auch relativ frühzeitig sozusagen Entwicklungen eingetreten, die wir jetzt dann auch in anderen Stadtteilen beobachten. Und Kreuzberg wurde eigentlich schon nach relativ kurzer Zeit der zweite wichtige Standort für Neugründungen, insbesondere jetzt eben digitale Neugründungen. Und es gibt eine Vielzahl von Startups, aber auch von sogenannten Inkubatoren, Akzeleratoren, wie auch immer man diese, ich mag diese Anglizismen immer nicht so sehr, aber das sind eben die Fachbegriffe, die da verwendet werden. Es gibt in Kreuzberg in der Dresdner Straße seit schon 2009 das Beta-Haus, von der Größe und der Zielrichtung sehr ähnlich zu unserem Campus. Und so hat sich eben dort dieses Ökosystem, wie es gerne genannt wird, der digitalen Wirtschaft eben in Kreuzberg sehr stark entwickelt. Wir sind in Mitte bekanntlich mit unserem eigenen Büro und wir sind auch bei der Factory in Mitte an der Bernauer Straße, Rheinsberger Straße schon seit 5 Jahren ungefähr als Partner dabei. Und um jetzt sozusagen den nächsten Schritt zu machen, war relativ schnell klar, dass wir uns Richtung Kreuzberg bewegen würden, weil dort eben am meisten passiert. Wenn man Gründerinnen und Gründer ansprechen will, muss man natürlich dorthin gehen, wo sie sind und nicht ganz woanders hin, weil natürlich ist für die auch die Nähe zu einem Standort wichtig und die Gründerinnen und Gründer sind nach unserer Überzeugung schon bereits dort. Und wir wollen eben jetzt ein Angebot machen, um sie zu erreichen. Und was das spezielle Gebäude angeht, ich war da jetzt nicht involviert in die Suche nach dem spezifischen Standort, jetzt Ohlauer Straße, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass es jetzt nicht viele Örtlichkeiten gibt in Berlin, wo man sowas einrichten kann. Also es ist ja einfach so, und es ist ja genau Teil auch der Diskussion um Gentrifizierung, es gibt einfach zu wenig Räume. Mal sehr pauschal gesagt, es gibt zu wenig Räume für private Wohnungen. Berlin wächst, das ist ja auch eine schöne Sache. Es kommen immer mehr Menschen nach Berlin. Berlin ist sozusagen beliebt. Die Menschen wollen hierher kommen und möchten sich hier gerne beruflich entfalten, privat entfalten, kreativ werden, wie auch immer. Und natürlich wollen auch Unternehmen gerne nach Berlin kommen, sich hier ansiedeln. Und da gibt es natürlich nur begrenzte Möglichkeiten. Und wir haben eben uns nach längerer Suche dann eben für das Umspannwerk entschieden, weil das Gebäude, wir mieten ja wohlgemerkt nur ein Viertel der Fläche an. Es sind ja viele andere kleinere Unternehmen schon seit langem drin und die bleiben auch drin. Aber wir haben eben diese freistehende Fläche der ehemaligen Transformatorenhalle angemietet. Die bietet eben für unsere Anforderungen eben dort auch mal Workshops mit bis zu 150 Leuten durchführen zu können, die idealen Anforderungen, die idealen Voraussetzungen. Und insofern haben wir uns dann dafür entschieden. Also wenn man es jetzt zusammenfasst, Kreuzberg ist jetzt nach Mitte der zweite wichtige Standort für Gründungen. Und dieser Standort an der Ohlauer Straße war eben das Gebäude, das eben die besten Voraussetzungen mitgebracht hat. Ich möchte nicht noch zu lange antworten, müsste das schneiden. Ja, nee, das passt schon. Ich würde dann gerne nochmal auf das, sag ich mal, den Schwerpunkt unseres Podcasts eingehen. Das ist Berlin als globale Stadt zwischen traditionellem Leben und der Moderne. Und Sie haben das Stichwort Gentrifizierung schon genannt. Was sagen Sie denn den Anwohnerinnen und Anwohnern, die diese Ängste und Sorgen haben, dass Verdrängung passiert, dass Mietpreise erhöht werden und Sie ja, oder deren Befürchtung nach, Sie ja sozusagen die treibende Kraft dessen sind. Können Sie denn den Anwohnerinnen und Anwohnern da irgendwie die Angst oder Befürchtung nehmen oder was ist da Ihre Meinung zu? Also erstens mal verstehen wir die Sorgen, die da geäußert werden, weil wir selbst in Berlin leben. Wir sind auch Mitarbeiter jetzt eines Unternehmens, wir sind Angestellte, wir müssen selbst Wohnungen finden und bezahlen können. Insofern wissen wir natürlich genau, in welcher Situation dort die Menschen sind. Man muss nur wirklich immer wieder darauf hinweisen, von welcher Dimension und von welcher Größe eines Projektes wir hier eigentlich sprechen. Also wir mieten ein Viertel des Umspannwerkes an, das sind knapp 3000 Quadratmeter. Hört sich erstmal nach einer großen Fläche an, aber der Großteil der Fläche wird, wie gesagt, für Weiterbildungsveranstaltungen verwendet. Die Zahl der effektiven Arbeitsplätze liegt für die Google-Mitarbeiter bei etwa 5 bis 10. Also werden vermutlich im Schnitt dort ungefähr 5 bis 10 Google-Mitarbeiter vor Ort sein. Das ist eine sehr überschaubare Zahl. Dazu gibt es noch 20 sogenannte Hotdesks, also zusätzliche Schreibtische, die wir anbieten für Gründerinnen und Gründer, die sich dort etwas länger aufhalten möchten. Also 20 Arbeitsplätze, die wir jeweils für ein halbes Jahr vergeben in unserem sogenannten Residency-Programm, also sozusagen kurzzeitige Residenz dort aufschlagen können. Also insgesamt werden dort zwischen 25 und 30 Schreibtische effektiv stehen. Des Weiteren, die Gründerinnen und Gründer, die wir ansprechen wollen, sind vermutlich zum überwiegenden Teil bereits vor Ort. Das heißt, der befürchtete Zuzug, der jetzt durch dieses Projekt ausgelöst werden soll, so ist ja die Sorge offenbar, den können wir jetzt so nicht erkennen. Und ich glaube, dass es viele andere Projekte jetzt aktuell gibt in Kreuzberg und auch völlig unabhängig jetzt von der digitalen Wirtschaft. Kreuzberg verändert sich natürlich an vielen Orten durch Gastronomie, durch neue Geschäfte, was auch immer, durch neue Unterhaltungsangebote. Natürlich, Berlin ist im Wandel seit über 20 Jahren. Und natürlich findet es statt. Und außerdem, Kreuzberg hat ja die Gentrifizierung bereits erlebt. Also Google ist ja noch gar nicht da und es ist ja schon sehr viel passiert. Die Mieten haben sich schon sehr stark in die Richtung entwickelt, die jetzt ja sozusagen mit Sorge verfolgt wird. Das haben wir natürlich gesehen. Aber wir glauben tatsächlich nicht, dass wir jetzt durch unser überschaubares Projekt hier wirklich diese Wirkung entfalten, die da vielfach befürchtet wird. Natürlich, wie gesagt, wir teilen die Sorgen, wir können das auch verstehen, aber wir sehen eben unser Campus vor allem auch als ein Angebot für Menschen, die sich für Gründertum insgesamt interessieren, sich beruflich weiterzuentwickeln, einfach auch neue Qualifikationen hinzuzugewinnen und damit dann natürlich auch Fähigkeiten zu erwerben, mit denen man natürlich auch mit Veränderungen dann wiederum leichter klarkommt. Okay, ja, das war's dann schon. Ja, ich bedanke mich für das Interview und nochmal für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Ja. Und ja, weiterhin alles Gute. Ebenso. Das war das Interview mit Ralf Bremer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Interview haben wir mit Konstantin geführt. Konstantin ist aktives Mitglied des BISIM Kiez und des dazugehörigen Bündnisses No Google Campus. Auch hier wünschen wir euch viel Spaß. Hi Konstantin. Die erste Frage ist, also euer Slogan, euer Claim ist ja Google kein guter Nachbar. Warum eigentlich nicht? Weil zu beobachten ist, dass wo nicht nur Google, aber auch andere größere Business-Wirtschaftsstrukturen der Tech-Branche sich in Gebieten, die hauptsächlich Wohngebiete sind, also wo Leute wohnen und leben, wo die sich ansiedeln, dass einen verstärkenden Effekt auf Gentrifizierung und Verdrängung hat. Das ist ein solche Ansiedlungen sind immaterielle Wertfaktoren, also die werden von der Immobilienwirtschaft eben genutzt, um den Wert oder den Preis, ob es der Mietpreis ist oder der Verkaufspreis, von Räumen in der Nachbarschaft hochzuschrauben, wofür die Tech-Branche selber eventuell, kann man sagen, nichts kann eigentlich, aber wenn man das den Kiez auch als ein System betrachtet, als ein Ökosystem, wie ja gerne die Startup-Branche immer wieder betrachtet wird, dann haben solche großen Strukturen einen enorm starken Effekt auf dieses Gesamtökosystem, ne, was auch nicht nur einem Feld zuzuordnen ist, also nicht nur Wohnmieträume, sondern eben auch Gewerberäume. Und das ist gerade auch eher unsere Kritik, also ganz zentral. Google möchte ja diesen Startup-Campus an der Ullauer Straße aufziehen und da sozusagen Startups ausbrüten, beziehungsweise die halt unterstützen, dass sie entstehen. Und sehr häufig passiert das, oder in der Regel passiert das so, dass sich dann Startups auch in der umliegenden Nachbarschaft ansiedeln wollen, um eben die Vernetzungsmöglichkeiten, die dann über Google angeboten werden, weiter zu nutzen. Und das verschärft eben den Druck auf Gewerberäume in der Nachbarschaft, die sowieso schon unter großem Druck stehen. Und Gewerberäume sind in Deutschland rechtlich, also nicht geschützt, de facto. Die Eigentümer können eigentlich machen, was sie wollen, Verträge auslaufen lassen. Es gibt keinen Kündigungsschutz, es gibt keine Mindestvertragslaufzeit. Das ist alles enorm dereguliert, im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich, wo es ein ziemlich progressives Gewerbemietrecht gibt tatsächlich. Genau, und wir finden, dass dass Google da eigentlich in der Verantwortung wäre, eben nicht nach Kreuzberg zu kommen, weil das der Fall ist. Und aber auch, und das kommt hinzu, weil es eben auch schon Beispiele gibt für so eine Komplettumstrukturierung von Stadtteilen, wo sich Tech-Branche in der Stadt ansiedelt, zum Beispiel in San Francisco. Ja. Und das ist sozusagen der primäre, also der stadtpolitische Grund, weswegen Google kein guter Nachbar ist. Es gibt noch andere, aber das ist sozusagen der primäre. Okay. Könntest du dann vielleicht noch mal ganz kurz euer Bündnis beschreiben, wer alles beteiligt ist und danach quasi, wie denn der Aktivismus dann aussieht? Also wie das dann praktisch, was sind eure, was ist sozusagen euer Konzept und wie geht ihr praktisch vor, um dem entgegenzuwirken? Also das Google ist kein guter Nachbar ist der Name der Kampagne, das ist auch der Name unserer Website. Das Bündnis selber nennt sich No Google Campus Bündnis und das ist ein Bündnis aus stadtpolitischen Initiativen, Nachbarschaftsinitiativen, die hier in Kreuzberg aktiv sind. Das ist einmal Busy im Kiez, die glorreiche Nachbarschaft und Lause bleibt primär als Gruppen. Und es gibt auch Nachbarn, die als Einzelpersonen mitmachen und die aus dem Reuterkiez kommen, also Nordneukölln auf der anderen Seite des Kanals, weil nicht nur Kreuzberg, sondern eben auch Nordneukölln davon betroffen sein wird, von der Gentrifizierung, die dann verstärkt wird durch den Google Campus, und Leute aus Alt-Treptow. Das ist am östlichen Teil, also östlich gegenüber des Görlitzer Parks. Das ist das Bündnis. Und wie wir arbeiten, also wir treffen uns regelmäßig als sozusagen Koordinierungsgruppe, wenn man so will, des Bündnisses und planen da unsere Aktionen, diskutieren aktuelle, also den Pressespiegel oder den Stand der Berichterstattung, diskutieren auch so ein bisschen theoretischer, was es eigentlich bedeutet, wenn sich Tech Strukturen ansiedeln. Daraus ist auch eine Broschüre entstanden. Also es gab auch sozusagen inhaltliche Vertiefungen. Das hat auch ganz viel Zeit in Anspruch genommen, aber das Produkt ist auch ziemlich passabel. Genau, und wenn wir zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit auch planen, zu denen auch die Kundgebung gehören oder Informationsveranstaltungen, dann gehört auch dazu so Sachen wie, dass wir versuchen, ein Layout zu erstellen oder solidarische Grafikerinnen anzusprechen, die dann das Layout für uns machen. Das muss irgendwie koordiniert werden. Dann ist also die Arbeit an der ganzen Infrastruktur. Wir müssen Infotische aufbauen, wo dann die Broschüren dann drauf liegen. Es braucht Unterschriftenlisten für Leute, die informiert bleiben wollen, die mitmachen wollen. Dann, wenn irgendwie es sehr sonnig ist oder es regnet, müssen wir Pavillons organisieren. Die Technik natürlich, Lautsprecher, Mischpulte, wer organisiert die Musik. Was für Redebeiträge wollen wir da haben? Welche Gruppen müssen angesprochen werden, damit wir Redebeiträge mit denen organisieren? Welche Verdrängungsfälle gibt es im Kiez, denen wir auch eine Bühne geben wollen, weil es ja nicht nur um den Campus geht, um den Protest dagegen, sondern eben auch, dass man zeigt, wir sind halt aktiv innerhalb eines Problemkomplexes, eben Gentrifizierung, Verdrängung, und da wollen wir auch anderen Problemfällen quasi eine Bühne geben, und all das muss irgendwie koordiniert werden, und da wir das irgendwie nebenbei machen, also nebenbei zu unserem Familienleben, Freizeit und noch Lohnarbeit, nimmt das einfach extrem viel Ressourcen in Anspruch, und darin erschöpft sich eigentlich gerade unsere Arbeit. Mhm. Gibt es denn eine, sag ich mal, eine Bereitschaft, mit Google zu reden, irgendwie in Kontakt zu treten, mit denen zu diskutieren und da versuchen, irgendwie Kompromisse zu finden? Wie ist da eure Bereitschaft? Und falls es die Bereitschaft von Google gibt, gibt es da einen Austausch oder ist da überhaupt angedacht? Also wir von unserer Seite aus, wir haben tatsächlich beschlossen, nicht mit Google in den Austausch zu treten, nicht in den direkten, weil wir es so sehen, dass eine Kommunikation tatsächlich über die öffentliche Debatte wichtig ist. Und dazu haben wir eben unsere Argumente gegen die Ansiedlung und gegen diese Art von Stadtentwicklung auch. Weil Google ist ja auch Teil eines größeren Prozesses der gezielten Anwerbung von Tech-Unternehmen um den Görlitzer Park herum. Also soll ein Silicon Girlie entstehen hier tatsächlich. Und dazu haben wir halt Argumente geliefert, und wir wollen diese Debatte eben über die Öffentlichkeit führen. Und Google hat sich mal mehr, mal weniger nicht zu allem geäußert, was wir in Kritik an sie herangetragen haben, aber genau, es wäre halt, wir finden es halt wichtig, dass so etwas eben über die Stadtgesellschaft oder die Stadtgesellschaft mit einbezogen wird von Anfang an und eben nicht irgendwie mit fertigen Absprachen oder irgendwie Kompromissen dann konfrontiert wird. So. davon abgesehen wollen wir nicht mit Google sprechen, weil wir, also wie würde so ein Kompromiss aussehen? Google ist ein Imperium, ist ein Multimilliarden-Dollar-Konzern und wir sind ein Bündnis aus Nachbarschaftsinitiativen, aus Menschen, die einfach irgendwie ihren Wohnort irgendwie erhalten wollen und auch eine andere Art von Entwicklung ihrer Stadt anstreben. Wir kriegen in den letzten Jahren mehr Support durch die Politik als vorher, aber halt gerade was die Tech-Unternehmen angeht, eigentlich gar keinen Support. Ne? Also der Senat äußert sich nicht. Florian Schmidt, der lokale Stadtrat, zeigt sich kritisch, aber hat auch schon gesagt, dass er irgendwie nicht gegen Google irgendwie agieren wird. Ansonsten sind wir halt auf uns allein gestellt. Und Google auf der anderen Seite wird halt vom Senat umworben. Michael Müller war selber auf der Veranstaltung 2016, wo das Projekt vorgestellt wurde, hat das als einen guten Tag für Berlin gepriesen. Wir glauben nicht, dass das gut sein wird für Berlin. Und diese Asymmetrie der Macht auch, der wir uns ausgesetzt sehen, da finden wir sozusagen, dass wir einfach nichts zu gewinnen haben, wenn wir mit Google sprechen, sondern wir haben mehr zu gewinnen, wenn wir eben auf die ganzen Probleme, die Google mit sich bringen wird und diesen Web-Tech-Urbanismus, wie wir es nennen, also das Drängen von der Tech-Industrie in die Stadt, dass wir da eben über eine Information der Öffentlichkeit mehr zu gewinnen haben. Und letzten Endes haben wir auch nicht das Recht, für den Kiez oder den Kiez repräsentierend mit Google in irgendwelche Debatten einzusteigen oder in irgendwelche Kompromissdiskussionen, weil wir sind auch nicht durch die Leute, die hier wohnen, dafür legitimiert. Was wir machen, wir wollen diesen Problemen eine Plattform liefern, wir stellen diese Diskussion in den öffentlichen Raum und alle können sich dazu äußern tatsächlich. Wir sind auch total offen für Leute, die in Startups arbeiten oder Leute, die selbst in der Tech-Wirtschaft arbeiten, dass sie in die Diskussion einsteigen. Aber wir maßen uns jetzt auch nicht an, mit Google irgendwelche Deals einzugehen und dann so zu tun, als hätte dann der Kiez entschieden. Mhm. Ja? Okay, dann mir geht's. Die Frage stellt sich mir, falls den Google Campus, der wird ja jetzt wohl kommen im Herbst 2018, falls es den nicht geben sollte oder quasi euer Ziel erreicht wird, dass der rauskommt aus dem Umspannwerk, was wäre denn eine Alternative dazu? Also, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht für das nur Google Campus Bündnis sprechen, weil wir das in der Form noch nicht auf einen einheitlichen Nenner gebracht haben, sondern halt nur für mich persönlich. Was wir halt sehen in Berlin, ist, dass die Stadtgesellschaft sich halt mehr und mehr organisiert und auch politisiert, also was die zentralen lokalen Probleme angeht, also Stadtentwicklung als Komplex der Neubau, Gestaltung des öffentlichen Raums, aber auch Mieterrechte, Maßnahmen, um gegen Verdrängung vorzugehen, Immobilienspekulation, all das sozusagen als ein Komplex Stadtentwicklung, mehr und mehr dafür Interesse zeigt und auch bereit ist, aktiv teilzunehmen. Wir erhalten ganz viel Solidarität aus dem Kiez, es werden uns immer wieder Räume bereitgestellt, aber es gibt nicht einen Raum, der als das Dach, unter dem die Stadtgesellschaft sich als politische erfahren kann und wo in Versammlungen oder Veranstaltungen zentral eben diese Politisierung vorangetrieben wird und auch Strukturen schafft. Und das Umspannwerk ist eine große Halle, diese Turbinenhalle, glaube ich. Bin ich nicht sicher, ob es eine Turbinenhalle ist, egal. Also das wäre zum Beispiel, könnte ein Ort sein, an dem Versammlungen stattfinden, an dem Vernetzungen unabhängig von einem Großkonzern stattfinden, wo tatsächlich gewerbetreibende politische Aktivisten, Nachbarinnen, aber auch Startups, Gründerinnen eben aufeinandertreffen können, miteinander ins Gespräch kommen können und dann auf einer politischen Grundlage, also einer Grundlage der gemeinsamen Gestaltung des gemeinsamen Lebensraums auf allen verschiedenen Ebenen, wo das stattfinden kann. Und so etwas gibt es tatsächlich noch nicht. Und es ist auch wichtig, dass so etwas unabhängig stattfindet von Großkonzernen. Also wo Großkonzerne solche Vernetzungsplattformen bereitstellen, kontrollieren sie die und haben die Möglichkeit, da abzuschöpfen. Daten, Connections, Innovationen, das ist ein Problem. Das ist eine Bewegung der Entpolitisierung, der Privatisierung. Und deswegen brauchen wir mehr Räume, in denen wir uns finden können als Gesellschaft. Und das Umspannwerk wäre eigentlich der perfekte Ort dafür. Also unser großer Themenkomplex ist ja Berlin als globale Stadt zwischen traditionellem Leben und Moderne. Und unser großer Themenkomplex ist Stadtentwicklung. Ja, die Veränderung im Kiez. Und ich möchte von dir gerne nochmal wissen zum Thema Google Campus. Erstmal, was Kreuzberg ausmacht und warum der Google Campus, also warum das jetzt überhaupt nicht zusammenpasst. Genau, erzähl doch einfach mal dein Problem mit der Stadtentwicklung in Bezug zum Google Campus. Also, was die Besonderheit von Kreuzberg ausmacht, ist nicht immer so leicht zu fassen. Es ist halt ein Bezirk, der oder Teile des Bezirks, die ein gewisses Flair haben. Darüber kann man jetzt streiten, aber zumindest wird so geworben oder zumindest hat sich Kreuzberg eben dieses Image hat sich halt ergeben über die Jahre. Und das hat auch schon in der Vergangenheit zum Zuzug von Menschen geführt, die genau dieses Flair einerseits gesucht haben, andererseits dann auch wieder Teil werden von diesem Flair. Also es findet auch so eine Reproduktion statt. Und das hat sich über die Jahre gewandelt. Da kann man jetzt zurückgehen bis auf die 60er, 70er Jahre. Das war dann anders. In den 80er Jahren war es wieder anders, in den 90ern wieder, in den frühen 2000er auch. Und was jetzt diese letzte Welle dieser Veränderung des Kreuzberger Flairs angeht, da sehen wir, dass sehr viele Kreative aus allen möglichen Bereichen, ob das jetzt traditionelle Kunstschaffende sind, Menschen, die schreiben und dann auch zunehmend auch diese digitalen Gestaltungsberufe, Grafiker, Designer, dass die halt sich hier angesiedelt haben und hier wohnen, aber auch Gewerberäume zunehmend genutzt wurden. Diese letzte Welle jetzt aktuell ist ja die Tech-Branche, also alles, was mit Code zu tun hat, Coding, Programmierung, das ist irgendwie jetzt der neueste Schrei. Und das Interessante ist, dass die nun als Profil, also als Wertfaktor auch von der Politik gesehen werden, weil eben digitale Technologien als politische Steuerungsinstrumente, als Steuerungsinstrumente generell sehr gern gesehen werden in der Politik. Und auch Berlin da versucht auch in der internationalen Städtekonkurrenz sich eben zu optimieren. Und insofern ist diese ja, kreative Klasse, wenn man will, der Coder, der Programmiererin, ist eine Bevölkerungsgruppe, die halt sehr gern in diesem Kiez halt sozusagen, also die einerseits dieses Flair des Kiezes sozusagen als auch interessant findet, um hier zu leben, andererseits eben auch gezielt angeworben wird. Und das ist eine neue Ebene, die relativ neu ist. Auch in der letzten Generation, also Gentrifizierung hat ja auch immer damit zu tun, dass Bezirke versuchen eben solche Prozesse des Ansiedelns von Kreativen auch gezielt nutzen, um zum Beispiel Leerstand zu beseitigen. Dann gibt es Gewerberäume, die halt billig vermietet werden und sich dann ganz viele kleine Werkstätten oder so kleine selbstorganisierte Coworking Space oder so ansiedeln, auch weil sie halt wollen, dass der Bezirk mehr Ausstrahlung hat, damit eben Gelder angeworben werden, damit irgendwie Infrastrukturprojekte angekurbelt werden können und so weiter. Das hat auch schon in Kreuzberg stattgefunden, aber jetzt halt mit dieser neuen Welle der Coder ist es eben ein ganz neues Niveau. Und insofern haben wir eben dieses Kreuzberger Flair und eben den verstärkten Zuzug oder die verstärkte Anziehung von den Codern und Coderinnen. Das hat in der Vergangenheit mehr oder weniger konfliktuell, aber eigentlich funktioniert. Also es gab immer auch eine starke sag ich mal, eine große Schicht von Alteingesessenen. Es gibt eine lokale Infrastruktur von Gewerbe. Es gibt funktionierende kleinräumige, kleinteilige Kiezstrukturen. Und insofern hat das mehr oder weniger funktioniert. Die Tendenz war immer, dass es irgendwann mal kitten könnte, aber es hat irgendwie funktioniert. Was jetzt eine Veränderung mit reinbringt, ist, dass nicht nur die einzelnen Leute, die Coderinnen sind, die in der Tech-Branche arbeiten, angeworben werden, sondern die Großkonzerne, also die Unternehmen, die halt für die diese Menschen arbeiten, beziehungsweise das Innovationspotenzial, was sich in dieser gesellschaftlichen Basis oder in diesem Melting Pot oder so ansammelt, die das gezielt anzapfen, die extrem weitläufige große Plattformen kontrollieren, besitzen, digital aber auch gut vernetzt sind mit Venture Capitalisten, mit internationalen Investoren, Investoren, und dass die sozusagen nun auch dieses Flair als ihre eigene Ressource entdecken und in den Kiez reinkommen. Und das ist etwas, was es vorher so in der Form nicht gab. Was Kreuzberg ausgezeichnet hat, ist eben auch eine kulturelle Mischung. Und wir sehen, dass diese neue Welle von solchen Großansiedlungen zusammen mit der Verdrängung, die sowieso passiert, das findet ja auch schon statt, dass das zerstörerisch eben auf diese kulturelle Vielfalt hier wirkt. Und ein ganz konkretes Beispiel, was auch Google betrifft, ist, dass einerseits dieser Google Campus kommen soll, auf der anderen Seite wird in der Muskauer Straße 24 gerade das Social Impact Lab verdrängt. Das Social Impact Lab ist eben ein Ort der Vernetzung, wo eben sozial orientierte Startups oder Gründerinnen sich vernetzen können, verschiedene gemeinwohlorientierte Projekte sich gegenseitig informieren, Kontakte knüpfen und die dort in einer sozusagen Gewerbehausgemeinschaft mit bildenden Künstlerinnen, Schriftstellerinnen lange sitzen, und das hat auch eben funktioniert. Die werden verdrängt. Der Eigentümer hat die Miete extrem hochgetrieben. Der Senat will das nicht mehr fördern, weil er halt Kulturschaffende auch gefördert hat eine Zeit lang, aber das ist denen dann zu teuer. Und die stehen quasi vor dem Aus. Auf der anderen Seite kommt der Google Campus, der eigentlich das anbietet oder sagt, dass er das anbietet, was im Social Impact Lab passiert, nur eben unter dem Dach von Google. Und hier sehen wir, dass diese kulturelle Vielfalt gesehen, angezapft wird, aber eben auch auf eine Plattform gehoben wird oder einverleibt wird, die eben diesem riesigen Konzern gehört. Und ich versuche das jetzt ein bisschen mal zusammenzubinden, aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Flair, diese Mischung, dieses kreative Potenzial, wofür jetzt Kreuzberg steht, da kann man jetzt streiten, wie viel Mythos und wie viel Realität da drin ist, aber Fakt ist, dass so vermarktet wird, dieser Bezirk, dass der eben als eine Ressource, die halt wirklich profitorientiert abgeschöpft werden kann, entdeckt wurde und das auch von den Großkonzernen eben auch betrieben wird. Und das ist eine extrem große Gefahr, weil wir hier tatsächlich den Ausverkauf des Kiezes, also dieser Slogan, der wird jetzt hier Realität tatsächlich. Also wir werden quasi, also hier wird etwas ausgebeutet, was eigentlich nicht wirklich zu fassen ist, materiell, was ein Lebensgefühl ist, was irgendwie Kreativität freisetzt. Aber auf der anderen Seite haben Großkonzerne eventuell die Möglichkeit, das über Datenplattformen abzuschöpfen. Und das ist etwas, was es vorher in der Form eben nicht gab. Und das ist extrem gefährlich für die Stadt hier. Ja, dann war's das. Wir bedanken uns bei dir. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Vielen Dank für das ausführliche Interview. Und genau, alles Gute weiterhin. Das war unser Podcast rund um die Frage, ist Google ein guter Nachbar, ja oder nein? Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen bei der eigenen Meinungsfindung helfen. Und möchten uns ganz herzlich bei allen Interviewpartnern bedanken und natürlich auch bei den Menschen, die wir auf der Straße gefragt haben. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein oder hört uns zu. Bis dann, sagt Vivian. Tschüssi. Katharina. Ciao von Hendrik.